se couche, c'est Big White Wheezy. Je suis craint comme le loup blanc, un peu comme Greasy. On traîne tard sous la lumière de la lune. On vit en meute, on fout la merde, on fait la lune. Assoiffé par la thune, au clair de lune, les prédateurs sortent. Les proies rentrent chez elles, la bague frappe à nos portes. On vit tard, on meurt tard, on nique tard, on pue tard, on deal tard. Jusqu'à ce qu'on finisse au mitard, il faut esquiver les coups gros, ne pas faire le pas de trop. On tira rejoindre tous ceux qui sont partis trop tôt. C'est ma rage au micro, sur une prod de DJ Phony. Ça vient les tripes, je sors des punchlines de folie. On arrive sur le beat, on est les fils de la lune. FLX, Young Thug, on prend nos mics, on prend nos plumes. De France en Allemagne, tu nous verras dans la brune. Un mic dans la main, une vie, on en a qu'une. Clutch, jetzt in die Hände. Hey, wir en meute sous la lumière de la lune. Hey, wir sind die Söhne des Mondes. Hey, Jungton, on est les fils de la lune. Hey, clutch, jetzt in die Hände. Hey, wir en meute sous la lumière de la lune. Hey, wir sind die Söhne des Mondes. Hey, Jungton, on est les fils de la lune. Hey, Jungton, verdammt, Mann, ich bin wieder da. Ficke deine Mutter plus die Cheerleader-Stars. Denn ihr seid in Gefahr, du schiebst Panik und Stress. Du kriegst kein Wort raus, weil mein Schwanz in deinem Mund steckt. Wir sind nicht irgendwer, nein, Young Tag und FLX. Die Bullen kommen, ich nehm die Jackie und Ex ist weg. Ficke deine Sippe, dein Leben, deine Existenz. Mein Leben läuft nach Plan, habe heute Sex im Bett. Sony produziert, ich pack meine Texte aus. Und danach schlag ich dir die Zähne aus der Feste raus. Söhne des Mondes, wenn es dunkel wird, kommen wir. Habt ihr Angst oder warum stottert ihr? Das ist Gangster-Rap, von Deutschland bis nach Frankreich. Dank Phony verlagere ich mein Business nach Frankreich. Du hast nichts drauf, bleibst normal mit deinem Bootleg. Ich dagegen bleibe vielseitig wie ein Schulheft. Klatsch jetzt in die Hände. Hey, wir en meute sous la lumière de la lune. Hey, wir sind die Söhne des Mondes. Hey, Jungton, on est les fils de la lune. Hey, klatsch jetzt in die Hände. Hey, wir en meute sous la lumière de la lune. Hey, wir sind die Söhne des Mondes. Hey, Jungton, on est les fils de la lune.